A cada dia, você liga o seu melhor companheiro de todas as horas. A cada dia, ele transmite os fatos que fazem a sua, a nossa história, com a missão de informar, educar, entreter, prestar serviços comunitários, promover a cidadania, o desenvolvimento e o bem comum, auxiliar na formação da opinião pública dentro dos princípios éticos, buscar a satisfação do ouvinte e do cliente, entrar no ar. Rádio Ibiruba, a voz da sua comunidade. ZYK 251, 1240 kHz. Rádio Amizade, a primeira a gente nunca esquece. ZYD 610, canal 241, 96.7. Emissoras integrantes da rede EPU de comunicação. A região fala aqui. Ibiruba, Alto Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. Bom dia. Rádio Ibiruba AM. Informação, lazer todo dia. A sua vida é muito mais alegria. Diversão, prazer, companhia. Todos juntos na mesma sintonia. Tudo que você procura está aqui. Rádio Ibiruba AM. Tá gosto de ouvir. 1240 kHz. Ibiruba AM, a região fala aqui. Rádio Ibiruba und die Lustigen öffnen die Türen für die Kultur. Wir bringen Ihnen die deutsche Stunde mit Musik, Rezepte, Nachrichten, Geburtstag und Hochzeitsgrüße. Rätsel, Witze und noch vieles mehr. Bleiben Sie dabei! Hallo, guten Morgen, liebe Freunde. Heute, 29. Dezember von des Jahres 2018. Wir bringen heute das 1281. Programm. Das letzte Programm von das Jahr 2018. Ja, ein Jahr ist wieder vorbei. Wir haben es wieder geschafft. Dafür sind wir hier am Mikrofon, Rudi Schweich, am Telefon. Lucy Schweich und der Techniker Neide Oliveira. Wir alle wünschen für euch eine gute Unterhaltung in unserem Programm von heute. Und weil es noch so ein Ende Woche, so eine Woche von das Ende des Jahres ist, wo zwischen Weihnachten und Neues Jahr, dann gibt es heute so ein Programm, bisschen Weihnachten, bisschen Neujahr und so weiter. Ich spiele meine Musik drauf und die kommt von Willy Decker von Linha Morungaba Panambi mit seiner Bandonia. Lass mal los da. Thank you. Mario Friedrich. Er wird herzlich begrüßt von seiner Mutter Irmgard, von seinen Brüdern, von seinen Sobrinhos und weiter Familienkreis und Freundekreis. Alles Gute für Mario Friedrich, wo der 1. Januar seinen Geburtstag feiert. Und für ihn, alle, die wir uns hören, spielen wir eine Musik und die kommt jetzt von Eitor Freiberg mit seiner Bandonio. Und für den Eitor und die Noemi und seine Familie da wünschen wir auch ein glückliches neues Jahr für euch alle da. Und der Eitor spielt dann ein schönes Liedchen für uns hier, wie die Blumen blühen. Lass mal los da. Sérgio de Godoy, bom dia, Rudy, um feliz ano novo para você, abraço, igualmente para você, Sérgio, tudo de bom, obrigado pela companhia. Elemar Santos, não podia falhar, bom dia, Rudy, e toda a equipe, ótima virada e um feliz 2019, muito obrigado, igualmente para vocês, Elemar, sua família, seus amigos, tudo de bom. Que realmente o 2019 seja aquele ano que a gente está esperando faz tempo, né? Tá certo? Caio Timan, bom dia, gurizinho. Bom dia, Rudy. Acompanhando o programa de Porto Alegre. Muito obrigado, Caio. Um feliz ano novo para você e sua família. Tudo de bom. Obrigado pela companhia e pela parceria. Und spiele meine Musik drauf und die kommt von die Laufweiler Musikante, der Lumpelsammler. Lumpen, Eisen, Knochen und Papier, der Lumpenmann ist hier. Ja, aus, ja, ein, bei uns von Tür. sie einzeln Lumpen noch ein Wunder will. Haben sie einzeln Lumpen noch ein Wunder will. Sein altes Lied hat jeder schon gehört, doch hat er nie damit ein Mädchenherz getört. Sein altes Lied hat jeder schon gehört, doch hat er nie damit ein Mädchenherz getört. Sorgen, Mühe und Plagen, ein Leben lang, oft ohne Nachtquartier. Und dennoch hört man stets ihn freundlich fragen, haben Sie Eisen, Lumpen, Knochen und Papier? Sie Eisen, Lumpen, Knochen und Papier. Sein altes Lied hat jeder schon gehört, doch hat er nie damit ein Mädchenherz getört. Sein altes Lied hat jeder schon gehört, der nie damit ein Mädchenherz betört. Er fährt nicht mehr durchs Land mit seinem Wagen. Im Himmel zieht er jetzt von Tür zu Tür. Und wie der Wind hört man von fern ihn fragen, haben Sie Eisen, Lumpen, Knochen und Papier? Haben Sie Eisen, Lumpen, Knochen und Papier? Sein altes Lied hat jeder schon gehört, doch hat er nie damit ein Menschenherz betört. Sein altes Lied hat jeder schon gehört, doch hat er nie damit ein Mädchenherz betört. Ein Musik von der Großvater, von der Vater und von ihr, das ist ein Mann. Brüderlein, trink, los! Thank you. Bereits wieder genau 15 Minuten für 11 Uhr. Sie hören Radio Birubas Programm. Ja, liebe Leute, das ist die deutsche Stunde. Ein glückliches neues Jahr für dich auch noch. Schönes Abschiedsliedchen. Schließen wir das Programm von heute. Wir wollen noch einen Gruß schicken, weil ihr taucht. Ist auch noch bei uns. Ein glückliches neues Jahr. Und wollen uns herzlich bedanken für alle, die bei uns waren in dem Programm, das letzte Programm von das Jahr, Jahrgang 2018. Eine gute nächste Woche, eine gute Festigkeit wünsche ich für euch alle. Dass wir alle in das neue Jahr eintreten. Mit Gesundheit, persönlich. Und euch einladen bis nächstes Jahr, erster Programm von des Jahrgangs 2019. Und bis da sagen wir Tschüss. Omildo Konrad, hallo Rudi. Was für ein schönes Programm. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr, volle Erfolge und alles Gute. Friedliche und arm. Dankeschön. Es freut uns extra. Dankeschön. Und auch für euch und Familie alles Gute. Ein glückliches neues Jahr. Dankeschön. Tschüss. ZYK 251, 1240 kHz. Rádio Amizade. A primeira a gente nunca esquece. ZYD 610, canal 241, 96,7. Emissoras integrantes da rede EPU de comunicação. A região fala aqui. Ibirubá, Alto Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. Bom dia.